Ja, dann war es Julia. Ganz allein saß sie da und hat geweint und geweint. Hast du mit ihr gesprochen? Nein, nein, ich habe mich ganz leise wieder verdrückt. Ach Mann, was hätte ich da machen können? Wo saß sie? Ja, das ist es ja. Deswegen sage ich ja unheimlich. Am Sodgers Rock. Ah. Mr. Robert Smith? Für sonntags, ja. Ich bin Inspektor Bartlow. Ich hätte mich gerne einmal mit Ihnen unterhalten. Jederzeit. Wenn Sie bitte ins Büro dort gehen wollten, dort hinter der Rezeption. Ich komme gleich nach. Ja, mache ich. War gut, dich mal wiederzusehen, Johnny. War's, Bob. Tschüss, Johnny. Komm, Bess. Der Polizeiwagen brachte mich zur Stadt zurück, bequem, schnell, offiziell. Ich nickte ein paar Mal ein, wurde aber nicht verhaftet deswegen. Ich ließ mich in der Wohnung absetzen und steuerte die Treppe hinauf ins Bett, aber machte nach einiger Zeit die Tür wieder auf. Und da war sie. Groß und schmal. Dorothy Habergale. Das Herzmädchen von einst. Hallo, Dorothy. Wenn du mich reinkommen lässt, ich verspreche, ich tue dir nichts. So siehst du aus. Wie geht's dir, Johnny? Komm mal rein, verrücktes Huhn. In welchem Zimmer haust du? Da, geradeaus. Mein Vater hat mir erzählt, dass du angerufen hast. Hab's ja gewusst, dass er es tut. Ich erinnere mich an das Zimmer. Das möchte ich hoffen. Was ich jetzt tue, errätst du nie. Dann sag's. Ich arbeite an einer Schule für körperbehinderte Kinder. Oh. Die Rebellin hat ein Wirkungsfeld gefunden. Den Ton kannst du noch so gut wie früher. Was machst du sonst? Was Männer betrifft, meinst du natürlich? Natürlich. Sie kommen, sie gehen. Das höre ich gern. Vereinfach die Dinge. Du hast nie das Gefühl, dass du vor etwas wegläufst? Das Einzige, wovor ich je weggelaufen bin, bist du. Beim letzten einschlägigen Mal war es umgekehrt. Da bin ich weggelaufen. Warum bist du zurückgekommen, Johnny? Um dich wiederzusehen. Ach, komm, komm. Das ist ganz verrückt. Ich habe es bis vor 5 Minuten selbst nicht gewusst. Den Ton kannst du auch noch so gut wie früher. Die Tragödie meines Lebens. Wenn ich einmal etwas ernst meine, dann krümmt sich alles vor Lachen. Was ist mit dem Mädchen in Paris? Du hast davon gehört? Ja, sie ist ein Mädchen in Paris. Du bist ein Vampir, Johnny. Mich hast du fast zerstört. Aber ich habe aufgesammelt, was übrig geblieben war von mir. Ich habe etwas daraus gemacht. Ich habe einen Modus gefunden mit meinen Stockfischeltern. Ich sehe einen Zweck in der Arbeit mit den Kindern. Ich habe ein Talent entwickelt, mich auf unkomplizierte Männer zu beschränken. Ich habe mich eingerichtet. Also? Sei einmal lieb, Johnny. Und wie am besten? Lass mich, damit ich das nicht alles lasse. Ich werde lieb sein. Ich will dir sogar ein Zaubermittel gegen Vampire verraten. Das kenne ich. Knoblauch. Willst du etwas tun für mich, Dorothy? Wenn ich kann. Als ich anrief bei dir, da wollte ich dich wirklich nur sehen. Jetzt bist du da. Aber es hat sich einiges geändert. Ich komme nicht ganz mit. Die Polizei erschien heute Morgen, wegen Julia. Was ist jetzt wieder los? Heute Morgen hat man sie ein paar hundert Meter vom Cottage entfernt aus dem Wasser gezogen. Julia? Die Polizei glaubt, dass sie 3 Monate im See lag. Johnny, lass uns weggehen von hier. Ich bitte dich. Johnny, bitte. Hör auf, Dorothy. Bitte, Johnny, ja? Hör auf. Entschuldige. Ach, was? Ach, Liebling, erst Sarah, jetzt Julia. Was soll ich dazu noch sagen? Nichts. Was wolltest du von mir? Ich habe es mir anders überlegt. Ich muss es Julias Mutter sagen. Aber ich muss es allein hinter mich bringen. Und bald. Bevor mich der Mut wieder verlässt. Sie begleitete mich zum nächsten Taxistand und winkte mir nach. Und als ich mich zurücksetzte ins Lederpolster, bemerkte ich an mir ein Gefühl. Ein seltenes, seltsames, Kindertage heraufbeschwörendes Gefühl, das sich festigte und ungläubig diagnostizierte ich. Ich war glücklich. Da fuhr ich hin, um meiner Mutter den Tod ihrer Tochter mitzuteilen. Und war glücklich. Und dann stand ich vor dem Haus und vor ihr. Komm, Johnny, komm. Setz dich an den Kamin. Du wirst noch süchtig mit dem Kasten wie? Bin ich schon. Ich sehe alles an. Einfach alles. Ja. Du, wenn du einen Keks willst, da drüben stehen welche. Nein, nein, danke, lass mal. Ach, Johnny, du isst viel zu wenig. Das sieht nur so aus, weil die meisten zu viel essen. Ach. Helen, ich glaube, wir müssen zu einem anderen Thema kommen. Was war mit Tom Armstrong? Zwei Männer haben ihn zusammengeschlagen und er starb an den Folgen. So etwas Sinnloses. So etwas Sinnloses. Nicht an sich. Sie hatten schon Gründe. Gibt keinen Grund, der das rechtfertigt. Du weißt, das Mädchen, das sie in Julias Wohnung gefunden haben. Ja, die ein Baby erwartet. Ja, sie erwartete eines, und zwar von Tom. Das ist kein Grund, ihn umzubringen. Sie wollten ihn nicht umbringen. Sie wussten nur selber nicht, wie stark sie sind. Du bist schrecklich, Johnny. Aber wenigstens hatte Julia nichts damit zu tun, sagst du. Hast du doch gesagt, Johnny. Helen, ich bewundere deinen Mut und deine Klugheit zu sehr, um noch länger um den heißen Brei herumzureden. Sie ist tot, nicht wahr? Man hat sie heute Morgen gefunden. Ertrunken. Ertrunken? Ja. Wo? Nicht weit vom Cottage. Am Sorcerer's Rock. Ich habe das Cottage immer gehasst. Von dem Moment an, als ich es zum ersten Mal betrat. Ich weiß es, Helen. Häuser können Menschen hassen, Johnny. Und das Cottage hat uns gehasst. Es konnte kein Glück dort geben, nur Unglück. Helen. Mein Gott, wie viele Menschen müssen noch sterben, um das zu beweisen. Der Polizeimann möchte mit dir sprechen, Helen. Soll er kommen, ist schon alles gleich. Dann bringe ich ihn morgen. Was kann ich tun, Helen? Lass mich allein, Johnny. Nein, Helen. Doch. Bitte, Johnny. Geh. Wenn du es wirklich willst. Aber wenn du irgendetwas brauchst. Ich ging durch den späten Nachmittag in die Wohnung zurück, die vielleicht, wer weiß, so feindlich war wie in Helens Augen das Cottage. Als ich die Tür aufmachte, klingelte das Telefon. Johnny Maxson? Ja, Wardlow. Ich habe schon ein paar Mal angerufen. Ich war bei Julias Mutter. Was haben Sie gesagt? Frage. Dass Ihre Tochter ertrunken aufgefunden wurde? Was denn sonst? Das war falsch. Was soll das? Ihre Frau ist nicht ertrunken, Maxson. Die Untersuchung hat ergeben, sie wurde erdrosselt. Nach dem Gespräch begann das Telefon dauer zu klingeln. Ich ließ es. Ich war nicht da. Ich tat, was ich manchmal tue, wenn sich nichts Besseres bietet. Ich dachte nach. Wer, wie, warum und was war Julia? Während das Telefon nur kurze Momente schmollend schwieg. Dann machte plötzlich die Türklingel Konkurrenz. Ich ging und öffnete. Ein Jüngling stand da.